Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 27. König, Bube, Dame, Gast, Podcast. Ich grüße euch aus dem Urlaub, schicke euch eine kleine Audio-Ansichtskarte. Heute blauer Himmel, traumhaftes Meer, ganz leichte Wellen, die ihr vielleicht im Hintergrund hört. Ein paar Leute im Meer, viele Leute am Strand, aber der Strand ist so riesig, dass sich das locker verteilt. Kein Teutonengrill, keine mechanisch aufgestellten Sonnenschirme und Liegen. Jeder hat sein Zeug hier dabei und Platz ist hier ohne Ende. Das Audio-Souvenir für euch, wenn ich hier so gucke, dann herrschen hier natürlich auf den Liegen die Bücher vor. Es werden Krimis gelesen, es werden Liebesromane gelesen, alles Mögliche. Ich habe jetzt keinen Stephen King entdeckt, aber wenn ich da jetzt die 4-5 Kilometer Strand nach hinten gucke und wenn ich das ablaufen würde, würde ich mal behaupten, garantiert ist da irgendwo ein Stephen King dabei. Ich habe hier auch schon angefangen zu lesen für unsere möglicherweise nächste Zusammenkunft. Ich glaube, ein paar Folgen dauert es noch, aber ich bin schon mal dabei. Liebe Grüße aus Spanien, der Christian.